Well, today's Father's Day. How many fathers do we have? Just raise your hand. Also die Väter, einmal die Hand heben. Okay. Just keep holding them there for a while. No, just halt die Hand weiter oben. Das ist sehr schön. Okay, Father's Day is a wonderful day for men. Vatertag ist ein wunderbarer Tag für die Männer. And for others, it's a very hard day. Manchmal auch ein schwieriger Tag. There's been people who, you know, I've heard people say, my father is just my best friend. Also ich habe da verschiedene Dinge gehört. Einige sagen, mein Vater ist mein bester Freund. And then I've heard the absolute opposite. Und ich habe auch schon genau das Gegenteil gehört. And so probably today we have the full spectrum of feelings on Father's Day. Und wahrscheinlich heute am Vatertag, da gibt es also dieses ganze Spektrum von verschiedenen Gefühlen. Maybe your experience was just the worst. Vielleicht war deine Erfahrung mit deinem Vater einfach die schlechteste, die man denken kann. Today we're going to talk about being fathered by God. Heute sprechen wir aber darüber, Gott als Vater zu haben. Jesus, when he came to earth, he introduced God as Father. Als Jesus hier auf die Erde kam, hat er uns Gott als Vater vorgestellt. And he gave this most beautiful picture of who God is. Und er hat dieses wunderbarste Bild davon gemalt, wer Gott ist. He told this classic story of two sons. Er hat diese klassische Geschichte erzählt von den beiden Söhnen. And how the younger brother wanted his inheritance now. Wie der jüngere Bruder zu ihm kam und sagte, ich möchte mein Erbe, und zwar jetzt. And to ask your father for the inheritance now is to wish your father dead. Und den Vater um sein Erbe zu bitten, würde eigentlich bedeuten, ihn tot zu wünschen. In that culture. In der Kultur damals. And yet, instead of the father disowning the son, the father gave him the inheritance. Aber anstatt dass der Vater seinen Sohn einfach enterbt hat, gab ihm das Erbe. And the son wasted his inheritance. Und der Sohn, er hat sein Erbe einfach verschwendet. And many days later he returned home. Und viele Tage später kehrte er zurück. And Jesus paints this picture of a father. Und Jesus malt dieses Bild des Vaters, who sees his son coming afar off. Der seinen Sohn schon von weitem sieht. And this picture of him waiting for him. Und dieses Bild da von dem Vater, der darauf wartet, dass der Sohn wiederkommt. And then when he saw him, he ran. Und als er ihn schließlich sah, rannte er auf ihn los. Which in that culture was something a patriarch does not do. Und in der damaligen Kultur war das etwas, was ein Patriarch nie tun würde. You would send your servant. Man würde vielleicht seinen Diener hinschicken. But for a father to run, aber dass der Vater selbst would have been considered disgraceful. Einfach da anfangen würde zu laufen, das würde einfach nicht gnadenvoll ausschauen. And yet this father was so consumed with love. Aber dieser Vater, er war so verzehrt von dieser Liebe zu seinem Sohn, dass er sich aufmachte und losrannte und ihn umarmte, dann das Kalb schlachten ließ, ihm einen Ring gab, einen Siegelring, ihm sein eigenes Gewand überlegte, ihm wieder neue Sandalen gab und dann das unglaublichste Fest für ihn feierte. This morning I want you to hear a story about a father and son. Heute möchte ich, dass ihr eine Geschichte hören könnt über einen Vater und seinen Sohn. From one of our young adult leaders. Von einem unserer Leiter in der jungen Young Adult Gruppe. And then I'll be back in a little while. Und dann nach einem kleinen Moment werden wir wieder da sein. So let's ask Nate to come up. Bitten wir den Nathan, seine Geschichte zu erzählen. Good morning. Einen schönen guten Morgen. Well, Father's Day is actually next week in America. Also in Amerika ist der Vatertag eigentlich nächste Woche. So I still have a week to find my dad a gift. Also ich habe immer noch eine Woche, praktisch für meinen Vater irgendwie ein Geschenk zu finden. Yeah. Did you know that 40% of children in America do not live with their biological father? Also 40% der Kinder in Amerika leben eigentlich nicht mit ihrem eigentlich biologischen Vater zusammen. The primary contact they have with a father figure is the one they see on TV. Eigentlich die Vaterfigur, die sie primär sehen, ist die im Fernsehen. So it's no wonder that children in America and in Vienna and probably all over the world have a distorted view of what a good father is really like. Und es ist kein Wunder, dass das Bild praktisch, was Kinder vielleicht in Wien oder irgendwo anders in der Welt von ihrem Vater haben, eigentlich ein sehr verzerrtes ist. And without a good view of an earthly father, und ohne da einen guten Sicht, eine gute Sichtweise über seinen irdischen Vater zu haben, how can we picture a loving heavenly father? Wie können wir uns da dann einen liebenden himmlischen Vater vorstellen? I want to tell you a little bit today about my father. Ich möchte euch heute ein klein wenig über meinen Vater erzählen. I believe we have a picture here. Schaut mal, da habe ich auch ein Bild. My father and I in the Grand Canyon for his 60th birthday. Da sind wir, mein Vater und ich im Grand Canyon, und wir haben das gemacht zum 60. Geburtstag von ihm. He is amazing. Er ist einfach super. He's not perfect. Nicht perfekt. You can tell by his body. Könnt das sehen, ein bisschen, wenn ihr ihn anschaut. But he's pretty cool. Aber er ist schon super. He's full of love. Er ist voll Liebe. Full of compassion. Voll Mitgefühl. Full of wisdom. Voll Weisheit. And he's impacted my life. Und er hat so einen Unterschied in meinem Leben gemacht. He has been a wonderful representation of a heavenly father for me. Und er ist einfach ein wunderbares Spiegelbild des himmlischen Vaters. He's incredibly smart. Und er ist auch unglaublich intelligent. At the age of 12, he knew he wanted to be a scientist. Also im Alter von 12 wusste er bereits, er würde ein Wissenschaftler werden wollen. And now as a neuroscientist at the University of Illinois School of Medicine. Und jetzt als Nervenspezialist an der Universität von Illinois. He studies aging. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Älterwerden. Researches the brain. Und er stellt Forschung an über die Funktion des Hirns. Looking for a cure for Alzheimer's disease. Und er forscht nach einem Mittel, wie man Alzheimer irgendwie heilen kann. And while he is full of knowledge, und während er praktisch so voll Wissen steckt, he's instilled in me many principles which are more important. Hat er mir doch praktisch sehr, sehr viele Prinzipien gelehrt, die noch viel wichtiger sind als dieses Wissen. Knowledge puffs up, but love builds up. Wissen bläht irgendwie auf, aber die Liebe erbaut. This is 1 Corinthians 8:1. 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 1. My dad's also a visionary. Mein Vater ist auch ein Visionär. His dream was to build his own house. Sein Traum war, sein eigenes Haus zu bauen. And so he built our whole entire two-story house. So hat er unser ganzes Haus gebaut. Es hat zwei Stöcke. Mit einer Garage. And our fireplace. Wir haben auch einen Feuerplatz. Everything. Here's a picture of him in the house. Looks like he's peeing in the fireplace. Ah, da könnt ihr sehen, praktisch im Haus. Es schaut so aus, als würde er da ins Feuer pinkeln. He's actually just warming himself, because our house gets cold in Illinois. Also er wärmt sich da nur, weil es manchmal kalt wird in Illinois. When I was 14, we all moved to Switzerland. Als ich 14 war, zogen wir alle in die Schweiz. For him to do some special research in Zurich. Auf dass er da spezielle Forschung in Zürich unternehmen konnte. And if you've ever moved anywhere, you know it takes an incredible amount of planning and organization. Und wenn du da bedenkst, wenn du vielleicht jemals irgendwo hingezogen bist mit der ganzen Familie, bedenk einmal, wie viel Planung das und wie viel Organisation das braucht. Especially to a foreign country. Insbesondere wenn du da in ein fremdes Land ziehst. And my father left ahead of time to go prepare a place for us, find an apartment and such. Und mein Vater ist da vorausgezogen, um da einen Platz zu finden und vielleicht auch eine Wohnung für uns. John 14:2 says, in my father's house there are many rooms. In Johannes 14 Vers 2 da heißt es, in dem Haus meines Vaters da sind viele Räume. If it were not so, I would have told you. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. But I'm going there to prepare a place for you. Aber ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. And whenever I read this verse, I think of my dad, who left early to go to Switzerland, prepare a place for us. Und wann immer ich da diesen Vers lese, da denke ich an meinen Vater, der genau dies getan hat, der in die Schweiz ging, um da im Voraus eine Wohnung für uns zu bereiten. My father has been a wonderful representation of a heavenly father. Mein Vater ist einfach ein wunderbares Spiegelbild unseres himmlischen Vaters. His testimony goes something like this. Und sein Zeugnis ist vielleicht dieses so. His parents would drop him off at church in the morning. Sunday seine mornings. Eltern haben ihn sonntags morgens immer zur Kirche gebracht oder zur Gemeinde. And would just leave him there to learn good morals. Und sie haben ihn dort einfach abgegeben, auf dass er Moral lehren würde. But he knew nothing of the personal relationship to God. aber er hatte eigentlich nichts von dieser persönlichen Beziehung über Gott gelernt. And so in college he became a church dropout. Und als dann College war, hörte er auf, in die Gemeinde zu gehen. But when he, however, in graduate school he went to California. Aber als er dann seine Uni, also seinen Uni abschloss, ging er nach Kalifornien. And something really hit him. Und da hat ihn etwas wirklich getroffen. He realized there's more to life than just eating and sleeping and lying on the beach. Und er hat einfach erkannt, dass es mehr gibt im Leben als Essen und Trinken und vielleicht so sich am Strand rumlümmeln. He found a wonderful, a joyful church, much like TEG. Und er fand eine wunderbare und einfach wirklich lebendige und fröhliche Gemeinde, also sehr wie die CEG. And when he was 22, on Easter Sunday, he got baptized in the waves of the Pacific Ocean. Und als er 22 war, das war am Ostersonntag, wurde er in den Wellen des Pazifik getauft. Yeah, go big or go home, right? That's what he did. Was war das? It's slang, don't worry about it. Okay. I asked my dad what the last straw was that hindered him from becoming a believer. Und ich habe meinen Vater gefragt, was war das letzte Hindernis, was irgendwie da im Weg war, gläubig zu werden für ihn? He said, "I was afraid, Nathan, if I became a Christian, that God would ask me to be a missionary in Africa." Weißt du, Nathan, ich hatte Angst davor, wenn ich mein Leben ihm geben würde, dass er mich bitten würde, ein Missionar in Afrika zu werden. And he said, das war der Grund. "God reassured me, it's okay. You can be a missionary to scientists." Und Gott hat mir da dann versichert, praktisch, es ist schon alles okay. Du kannst ein Missionar auch für Wissenschaftler sein. There's a picture of us in Austria. Hier ist ein Bild von uns in Österreich. 2005. And little did I know that a few years later. Und ich konnte es nicht wissen, dass ein paar Jahre später. God would call me to be a missionary to Austria. Gott mich hierher berufen würde nach Österreich, um eben hier ein Missionar zu sein. To football players. Ein Missionar für Fußballspiele. And to young adults. Und auch für junge Erwachsene. So as a scientist who researches the brain, als ein Wissenschaftler, der Forschung anstellt, wissenschaftliche Forschung über das Gehirn, and a scientist who researches creation versus evolution, und der auch Forschung anstellt über diesen Gegensatz praktischer Denkweise der Schöpfungslehre gegenübergestellt der Evolution, my father realized it would take more faith not to believe in God. Hat mein Vater dabei mit diesen Forschungen erkannt, dass es eigentlich mehr Glauben brauchen würde, nicht an einen Gott zu glauben, than to believe in him. Denn als eben an den Gott zu glauben. And I have followed in his footsteps. Und ich mir gedacht, ich werde einfach in seine Fußstapfen treten. My father has been a wonderful representation of my heavenly father. Mein Vater ist einfach so ein wunderbares Bild des himmlischen Vaters. And I gave my life to Christ when I was very young. Ich habe mein Leben Christus gegeben, als noch sehr jung war. But then just coasted for a while. Aber dann ist es irgendwie so ein bisschen dahin gegangen. And then John 10:10 changed my life. Aber Johannes Kapitel 10 Vers 10 hat mein Leben völlig Jesus verändert. Jesus says, "I've come that you may have life and have it to the fullest." Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. And so I ask God, okay, what is the fullest? What is the max? How high can you take me? Und ich habe Gott gefragt, also klar, Moment, also was ist da Fülle praktisch? Wie weit kann das gehen? Bitte. And he just told me, hey, trust in me every single day, read the word every single day, pray every single day, and I'll show you how high I can take you. Und er sagt mir nur, vertraue mir jeden Tag, lies das Wort jeden Tag, bete jeden Tag, und dann wirst du sehen, wohin das führen kann. And it's been an adventure ever since, taking me all over the world and things. Und das ist das großartigste Abenteuer seitdem. Und er hat mich in der ganzen Welt herumgeführt. And I credit my father for much of who I am today. Und ich verdanke es meinem Vater, eigentlich so ziemlich alles, was ich heute bin. Because my testimony is one of blessing and protection. Denn mein Zeugnis ist das, von einfach Segnungen, die ich empfangen habe, und diesem unglaublichen Schutz. My father taught me to listen to wisdom's call in Proverbs 8 and not the adulterous call in chapter 7. Mein Vater hat mich gelehrt, einfach auf die Stimme der Weisheit zu hören und nicht die Stimme der Ehebrecherin, das eine in Kapitel 8, das andere in Kapitel 7 von den Sprüchen. And in chapter 2 of Proverbs, wisdom as prevention, as protection. Und in Kapitel 2, da ist die Weisheit mein Schutz. So my father has been once again a wonderful representation of my heavenly father. So noch einmal, ich möchte es einfach so betonen, dass mein Vater einfach ein wunderbares Bild des himmlischen Vaters immer für mich ist. And my encouragement to fathers and to future fathers today. Und ich möchte euch nur ermutigen, und diese Ermutigung möchte ich geben an die Väter und vielleicht auch an die zukünftigen Väter. Is to be great because you can have a huge impact. Seid einfach großartig, denn ihr könnt so einen starken Unterschied machen. To be deeply rooted in God's word and in prayer. Seid einfach ganz tief verwurzelt und verankert in Gottes Wort und im Gebetsleben. Because when you know the Heavenly Father intimately, denn wenn ihr den himmlischen Vater einfach ganz innig und vertraut kennt, you can be the best representation as an earthly father. Dann könnt ihr auch das beste Bild von ihm abgeben als irdische Väter. Teach your children to choose the right path. Lehrt eure Kinder, den richtigen Weg zu wählen. And when they are older, they will remain upon it. Und wenn sie dann älter werden, dann werden sie auch auf diesem Weg weitergehen. That is my testimony. Das ist mein Zeugnis. An encouragement to the sons and daughters, the children as well. Und das ist meine Ermutigung an die Söhne und Töchter und auch an die Kinder. Proverbs 4:1. Listen, my sons, to a father's instruction. Hört, meine, sag mal, Kinder, auf die Anweisung und die Unterweisung des Vaters. Pay attention and gain understanding. Schenkt ihnen Beachtung und so gewinnt Verständnis. And lastly, Colossians 3:20. Und schließlich in Kolosser 3, Vers 20. Children, obey your parents in everything. Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Most of all, because it pleases the Lord. Denn vor allen Dingen gefällt dies dem Herrn. So I praise God for my earthly father. Also ich preise Gott nur für meinen irdischen Vater. Also praise God for bringing me here to a living, dynamic church like CEK. Und ich preise Gott auch dafür, dass er mich hierher gebracht hat in eine lebendige und sehr dynamische CEG. Thank you. Dankeschön fürs Zuhören. When I was in kindergarten, als ich im Kindergarten war, they took pictures of us. Da haben die Bilder von uns gemacht. And I sit down, I just turned 40, so I'm going to sit down. They took pictures of us, and we brought this little envelope of pictures home. Also, man hat da Bilder von uns gemacht, und so brachte ich dann einen Umschlag mit diesen Bildern nach Hause. I was like 5 years old, so. Und so war ich damals 5 Jahre alt. I showed my father when he came home. Und dann mein Vater, als er nach Hause kam. And I said, Dad, there's so many pictures. What do I do with these pictures? Ich sage, Papa, schau mal, da gibt es die ganzen Bilder, was macht man damit? All different sizes. Look, look. Na, schau mal, die kleinen, die großen und all die Bilder da. And he says, oh, you go down Main Street and you sell them. Und er sagte, hey, geh mal auf die Hauptstraße und guck mal, ob du sie verkaufen kannst. I said, really? I said, how much? Und ich sagte, wirklich? Wie kriege ich dafür? Well, you sell these for 25 cents and that is for 50 cents. And also, sagen wir, die kleinen so für 25, die bisschen größeren für 50. So, the next morning, when he got up for work, I was already up. Und am nächsten Morgen praktisch, als er da schon aufwach, war ich schon vorher wach. And I was preparing to go downtown. Und ich habe mich nämlich vorbereitet, dass and ich dann says, da what are you doing? In die Stadt gehen würde. Und er fragt mich, was machst du? I'm going down the Main Street to sell my pictures. Also ich gehe da auf die Hauptstraße, ich möchte meine Bilder verkaufen. He said, maybe just wait. Er sagt, vielleicht warte damit ein bisschen. I think we need those pictures. Ich glaube, wir können sie doch brauchen. My father was a clown. Also mein Vater hat einfach Späße gemacht. He used to cut my hair so incredibly bad. meine Haare einfach so unglaublich and schlecht. And you're just a little kid, so I mean, he like cuts everything off, you know, just everything. Mit einem kleinen Kind so einmal drüber rasiert. And it takes him 1 hour, so you're just crying the whole time. Und es braucht eine ganze Stunde, bis er fertig ist. Und dann schreist und schreist du. But one time we went to his brother, Uncle Martin's house. Aber eines Tages gingen wir seinem Bruder zum Onkel Martin in sein Haus. And I said, Dad, we're almost there. Und ich sagte, Papa, schau mal, wir sind schon fast dort. I can't wait to tell Uncle Martin that you cut my hair. Ich kann es dem Onkel Martin gar nicht erwarten, ihm zu erzählen, dass du meine Haare neu geschnitten hast. And he said, er sagte nur, don't do that. Mach das besser nicht. I said, why, Dad? Warum, Papi? He's going to want me to cut his hair. er möchte dann auch sicherlich meinen Haar, dass ich sein Haar schneide. I don't really have the time, so don't tell him I cut your hair. Und ich habe nicht genügend Zeit, also bitte sag's ihm nicht weiter, dass ich deine Haare geschnitten habe. There's a book I want to recommend for men. Da gibt es ein Buch, was ich den Männern ganz ans Herz legen möchte. Four Pillars of a Man's Heart. Es nennt sich die vier Säulen des männlichen Herzens. You can buy this for your dad, or if you're a dad here today, you can order this from our bookstore. Ihr könnt das vielleicht kaufen für euren Vater oder könnt vielleicht auch einfach bestellen hier bei uns im Buchhandel. This is a fantastic book. Es ist einfach ein ganz fantastisches Buch. The Four Pillars of a Man's Heart. Die vier Säulen des Herzens des Mannes. And when those pillars lean, und wenn diese Säulen irgendwo sich ein bisschen neigen oder wanken, the whole house, falls. Dann fällt damit auch das ganze Haus. I want to show you a picture of my dad. Ich möchte euch ein Bild zeigen von meinem Vater. That's me on his left side. Da könnt ihr mich sehen, zu seiner Linken. And his hand holding me is quite a symbol there. Und so wie seine Hand mich da hält, ist das eigentlich ein ziemliches Symbol. Of control, of authority. Also für Kontrolle, für Autorität, die er ausübt. You do what I say. Du machst das, was ich sage. One time he told me, Rob. Eines Tages sagte er mir, Rob, if I ever catch you smoking a cigarette, wenn ich dir jemals ertappe, dass du eine Zigarette rauchst, I will kill you. Bring ich dich um. Right on the spot. Direkt dort, wo du bist. Don't you ever forget that. Vergiss das nicht. I will kill you right there. Ich bring dich um. Hast du verstanden? Did I ever smoke a cigarette? Habe ich jemals eine Zigarette of course. Geraucht? But na, he, natürlich. But he never caught me. Aber er hat mich nie ertappt. The four pillars of a man's heart speak so much of a father. Die vier Säulen des männlichen Herzens sprechen so sehr vom Vater. It's the king pillar. Da gibt es die eine Säule, das ist die Säule des Königs. It's the warrior pillar. Dann gibt es die Säule des Kriegers. It's the mentor pillar. Dann gibt es die Säule des Mentors. And it's the friend pillar. Und die Säule des Freundes. My father was very much like a king. Mein Vater war sehr wie ein König. But his pillar was not leaning straight. It was leaning. It was not straight. Aber diese Säule, sie war geneigt und sie war nicht richtig aufrichtig. He provided for us, but he was a dictator. Ja, auf der einen Seite, er war schon ein guter Versorger, aber gleichzeitig auch ein Diktator. I guess which is okay. I guess. Naja, okay. Except when he would be abusive, then it was not okay. Aber dann, wenn er irgendwie gewalttätig wurde. War es nicht okay. This brings to the second pillar, a warrior. Und dann kommen wir zu dem zweiten Säule, dem Krieger. Someone who protects you. Jemand, der dafür da ist, dich zu beschützen. When the pillar is not straight. Wenn aber diese Säule praktisch nicht aufrecht ist. Then you become either a coward or you become abusive. Dann wirst du eher entweder ein Feigling oder jemand, der gewalttätig wird. And my father was protective. Ja, mein Vater. Er war auch jemand, der beschützen konnte. Never wanted us to smoke cigarettes, never wanted us to drink. Er wollte nie, dass wir vielleicht Zigaretten rauchen oder trinken. He was a good mentor. Er war auch ein guter Mentor. Every time we got in a car, we had to do mathematic multiples. Also wenn wir dann ins Auto stiegen, dann machten wir uns dann praktisch Multiplikationsaufgaben. Okay, everybody listen up. Alle zuhören. Robert, 7 times 7. Robert, 7 mal 7. And we just go right up and down and up and down. Und einmal durch. Okay, the capital of Connecticut. Hauptstadt von Connecticut. Capital of New York. Die Hauptstadt von New York. Capital of Portugal. Die Hauptstadt von we just Portugal. Went around the world every time we were in a car. Und wir gingen einmal durch die ganze Welt, praktisch wenn wir mit einem Auto so he waren. Was a good mentor. Er war ein guter Mentor. He taught me how to use tools. Er hat mich gelehrt, wie man die Werkzeuge verwendet. He let me use tools when I was just a little kid. Er hat mich schon darin unterwiesen, hat mir das erlaubt, praktisch als ich noch ganz klein war. I remember drilling through my finger once. Ich kann mich daran erinnern, wie ich einmal durch meinen Finger gebohrt habe. I held the wood with my finger right underneath it and went zzzzuf. Ich habe meinen Finger da direkt unter das Holz gehalten und dann einmal durchgebohrt. Was my father a friend? War mein Vater ein Freund? No. Nein. He really was not a friend. Nein, er war kein Freund. And a friend is someone who connects. Denn ein Freund ist ja jemand, der die Verbindung sucht. We never connected. Und der die Verbindung eingeht, und das hat er nie getan. We only had one moment of connecting, but it was too little, too late. Es hat nur diesen einen Moment gegeben, wo da wirklich eine Verbindung entstand, aber das war zu gering noch zu spät. He didn't connect with my mother. He didn't connect with his sons. Er hat nicht wirklich die Verbindung gefunden zu meiner Mutter und auch nicht zu seinen Söhnen. I never heard the words "I love you" one time. Ich habe nicht einmal dieses Wort gehört. Ich liebe dich. From my father or my mother. Von meinem Vater, auch nicht von meiner Mutter. Until I gave my life to Christ and I began to tell them I love you. Bis ich nicht mein Leben praktisch Christus gegeben hatte und ich dann ihnen sagte, ich liebe euch. We had one moment where my father and I connected. Es hat einen Moment gegeben, wo dann eine Verbindung zwischen mir und meinem Vater entstand. When I was 17 years old, I was too young to go to the bar. Als ich 17 Jahre alt war, da war ich zu jung noch, um irgendwie in eine Bar zu gehen. But my friends who were 18 were going to the bar. Aber meine Freunde, die 18 waren, die gingen schon in die so Bar. They said, Rob, just come along, just be with us. I'm not going to ask any questions. Also sagten sie zu mir, pass mal auf, komm doch einfach mit uns. Die werden schon keine Fragen stellen. So I would sit between them and then we'd all get served beer and everything. Und so saß ich da mitten unter ihnen und habe mir nichts anmerken lassen. Uns wurde da Bier serviert. You just have to be confident, like, yeah, I have a bud. Man muss da so ein bisschen mutig auftreten und sagen so, schau, na, komm. What do you guys want? Oh, bud. Na, was willst du noch? Okay, ein Budweiser. And so I was doing this for a few months now. Und so lief das schon einige Monate. And it was cool. I was underage. Und haben wir gedacht, schau, das ist eine coole Sache. Ich bin dann noch jünger eigentlich als die. Und schau mal, wie das läuft. And then my father throws this big party. Und dann gibt's aber diese riesen Party von meinem Vater. About 150 people. Und da waren 150 Leute eingeladen. And he hires a bartender. Und dann lädt auch so einen Barkeeper ein. And it was that bartender. Und das war genau der. And that bartender was behind the bar at this party. Und der stand dann da hinter der Bar bei dieser Party. So I'm at the bar, I'm just getting like some soda or something, you know. Und ich komme da so hin und ich bestelle mir da irgendwie einen Soda, and eine Cola. My father walks up next to me. Aber mein Vater, da kommt sie dazu, steht da neben mir. And the bartender looks at me. Und der Barkeeper, der schaut mich nur so and an. And looks at my dad. Und schaut er meinen Vater and an. And he says, Al. Al. How old is your son? Wie alt ist dein Sohn? And the guy is just staring at me. Und der Mann schaut mich nur an. And this guy's been dying to ask this question, you know, how old is your son? Und der wartet nur darauf, diese Frage zu stellen. Na, wie alt ist dein Sohn? He knew I was underage and now he had me, you know. Er wusste genau, dass ich da noch minderjährig war und jetzt hat er mich ertappt. And my father looks at me. Mein Vater schaut mich nur an. With this really stern look. Also mit diesem festen Blick. Looks back at the bartender. Dann schaut er zurück auf den Barkeeper. And he says, he's 18, why? Sag nur, na schau, er ist doch 18, was ist los? Oh, I just asking. Ich dachte mir nur so, also ich könnte vielleicht mal fragen. And then this moment, my father looked back at me. Und in dem Moment schaut mein Vater mir nochmal mich an. But it wasn't a stern look, it was. Aber es war nicht dieser finstere Blick mehr. You're just like me. Schau mal, du bist so wie ich. Mit deinem Lächeln im Gesicht. It was this connect for just a moment. Und für diesen Moment war diese Verbindung and da. I thought, man, that is cool. Und ich gedacht, hey, der Papa, der ist super. I didn't even know that dad was cool. Ich habe gar nicht gedacht, dass er so cool sein könnte. I mean, he just saved me. Er hat mich da gerettet. Probably saved himself too. Und ich wahrscheinlich auch, aber. Just a moment, just a connect. Nur diesen Moment, da war diese Verbindung da. It was a little bit too, it was too little too late. Aber das war nur dieses bisschen, das war irgendwie auch zu spät. A few moments. Nur diese kleinen Momente. Shortly after that, dann ein bisschen später, because I didn't have a father who I was connecting with, weil ich ja keinen Vater habe, mit dem ich also richtig diese Verbindung haben konnte, I was really on the search. War ich total auf der Suche. And then I met a lady at the university. Und dann traf ich diese Frau in der Universität. An older lady who asked me if I wanted to receive Christ. Eine ältere Dame, die direkt auf mich zukam und mich fragte, möchtest du Christus empfangen? And as we heard Nate's story, und so wie wir die Geschichte gehört haben von and how beautiful it is to have a dad who loves you. Wie wunderschön es ist, da einen Vater zu haben, der dich liebt. I knew my dad loved me, but he just could not express it. Ich wusste, dass mein Vater mich liebt, aber er konnte es irgendwie nicht ausdrücken. I remember running and falling. Ich kann mich erinnern, wie ich da einmal rannte und nicht viel voll nieder. Ich rannte da die Einfahrt runter und irgendwie stolperte ich und dann fiel ich da direkt hin. I was bleeding. Und ich war voller Blut. And my father came over, picked me up, mein Vater kam vorbei, hob mich auf and slapped me in the head. Und gab mir voll einen auf den Kopf. And says, what are you, stupid? Bist du blöd? You don't know how to run? Du weißt nicht, wie man läuft? So I'm bleeding. Und da bin ich. Und now I got a headache. Und jetzt habe ich dann noch Kopfschmerzen. I'm thinking to myself, what are you hitting me for? I'm in so much pain already. Weswegen haust du mich? Ich habe schon so viel Schmerzen. When I gave my life to Christ, aber als mein Leben Christus gab, I had a real connect. Hatte ich eine echte Verbindung. For the first time. Zum ersten Mal. I connected with God. Ich habe diese Verbindung damit Gott gehabt. I have a question. Ich habe da eine Frage. You can think about for the next few minutes. Könnt ihr mal nachdenken für die nächsten Minuten. When are we most like God? Wann sind wir am meisten wie Gott? For some men here today, maybe you're thinking, you know, I'm not a very good father. Vielleicht denken einige Männer hier, ich bin kein guter Vater. It's kind of too late now, I'm older. Irgendwie ist es schon zu spät, ich bin jetzt irgendwie schon so alt. My kids can't stand me. Meine Kinder, die können mich gar nicht ertragen. Or you're thinking, I can't stand my father. Oder vielleicht bist du hier und denkst, also mein Vater, I could never, kann ich nicht I could ausstehen. Never be the dad that Nate's dad was. Ich könnte nie der Vater sein, wie der Vater von Nathan. Are you sure? Bist du sicher? Yeah, I'm sure. Like, hey, look, I'm 63 years old. Na komm, das haben wir doch schon durch. Also ich bin jetzt 63 Jahre alt. My sons don't talk to me. Meine Kinder, die sprechen gar nicht mit mir. It's gone. I mean, das ist schon vorbei. Da gibt's keine Hoffnung mehr. Are you sure? Bist du sicher? When are we the most like God? Wann sind wir am meisten wie Gott? Think about that for a moment. Denk für einen Moment drüber nach. When I gave my heart to Christ, als ich mein Herz Christus gegeben habe, I actually gave my heart to Jesus. Gab ich es Jesus. I didn't give my heart to the Father. Also irgendwie gab ich es da Jesus und nicht so direkt dem Vater. Because I really had no idea about a Father. Weil ich da überhaupt keine Vorstellung hatte, was ein Vater sein könnte. And I had this relationship with Jesus for years. Und ich hatte da diese Beziehung mit Jesus für Jahre. As my older brother. Und er war für mich wie mein älterer Bruder, who I never had. Den ich ja auch irgendwie nie richtig but hatte. I knew what it was like to be a great older brother, because I was a great older brother. Aber ich wusste ja, was es ist, praktisch ein großartiger älterer Bruder zu sein, denn ich war ja auch einer. Because I protected my younger brother from my older brother all the time. Denn ich habe ja meinen jüngeren Bruder immer vor meinem älteren Bruder beschützen müssen. So somehow I really connected with the Lord Jesus. Und so hatte ich diese richtige Verbindung mit dem Herrn Jesus. And as time went on, I always knew of this Father. I always knew of God the Father theologically. Und wie die Zeit so verstrich und weiterging, irgendwie theologisch hatte ich da irgendwie so einen Begriff vom Vater. But then as years went by, aber als es dann so weiterging, I became more and more curious of this figure, God the Father. Wurde ich immer neugieriger über diese Figur des Vaters. And realizing as I study the scripture that God the Father is very, very active. Und während ich da das studierte, erkannte ich, dass Gott als Vater doch ganz aktiv ist. And it's the Father who loved us so much that he sent Jesus to die with us. Und es ist eben der Vater, der uns so sehr geliebt hat, dass er Jesus sandte, auf dass er für uns stirbt. Now here's the question. Hier kommt die Frage. When am I most like God? Wann bin ich am meisten wie Gott? When I forgive. Genau dann, wenn ich vergebe. But forgiving is not easy. Vergeben ist nicht leicht. It's very difficult if actually I've not experienced being forgiven. Es ist sogar extrem schwer, fast unmöglich, wenn ich nicht selbst erlebt habe, dass mir vergeben wurde. And when I received Christ when I was 18. Und als ich Christus empfing, als ich 18 war, I experienced this sense of being clean. Da hatte ich dieses Gespür plötzlich, dass ich ganz rein bin. Of being forgiven, of being accepted by God. Das Gefühl, ich habe Vergebung, ich bin angenommen von Gott selbst. And suddenly I had this capacity to forgive. Und plötzlich empfing ich damit auch diese Kapazität, anderen zu vergeben. Which began to transform the family. Oh, und das hat dann angefangen, die ganze Familie zu verwandeln. I had this love for my dad, love for my mom. Liebe für meinen Vater, Liebe für meine Mutter. Love for my brothers. Für meine Geschwister. For the neighborhood. Für die Nachbarschaft. 2 years later, my mother gave her life to Christ. 2 Jahre später gab meine Mutter ihr Leben Christus. My mother, who despised my father. Meine Mutter, die meinen Vater regelrecht verachtete. Because of the abuse. wegen der Gewalttätigkeit. Got such a love for my dad that my dad didn't even know what to do with it. Bekam plötzlich solch eine Liebe für meinen Vater, dass mein Vater gar nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. My mother just loved him. Sie hat ihn einfach geliebt. And my father just started to persecute her, like stop being so crazy. Der hat dann angefangen, sie zu verfolgen. Und hat gesagt, bitte, bist du verrückt? And she just pray with him, pray for him, pray with him. Aber sie betete für ihn und dann auch mit ihm. Until the day he had a heart attack and died. Bis zu dem Tag, dass er dann einen Herzinfarkt hatte und starb. I just want to close with one thought. Ich möchte einfach abschließen mit einem Gedanken. Well, a couple of thoughts. Einige Gedanken. Be the best dad you can. Sei der beste Vater, der du sein kannst. It gives your children such a jump in life. Das gibt deinen Kindern einfach so einen Sprung im Leben. I've spent my entire life swimming against the tide. Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, einfach gegen die Flut da anzurudern oder everything to learn what I could have been taught, but I wasn't. Ich musste alles dafür hingeben, praktisch das zu lernen, was doch eigentlich so einfach hätte lernen können, aber mir nicht geschah. I'm hoping that the next generation is far more advanced than I am. Ich hoffe, dass die nächste Generation einfach viel weiter darin fortgeschritten ist, als ich es bin oder war. I feel like I'm limited, but it's okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich da ein bisschen beschränkt bin in diesen Dingen, aber es okay ist. I can teach what I've learned, I can teach my experience. Ich kann weitergeben und lehren, was ich selbst gelernt und erfahren habe. I can teach how God can take a very introverted, insecure and fearful young person. Ich kann darüber lehren, wie Gott eine Person nehmen kann, die sehr in sich gekehrt war, auch ein bisschen ängstlich praktisch. And turn their life around. Und wie Gott dieses Leben einfach umkehren kann. So that they not only stop living a selfless, a selfish life. Und dass diese Person nicht nur aufhört, ein eigensinniges, selbstsüchtiges Leben zu leben. But they actually begin to become a blessing. Sondern vielmehr diese Person zu einem Segen für andere. To live to be a blessing. Zu leben, ein Segen zu sein. Because I have a heavenly Father who provides for me. Weil ich ja einen himmlischen Vater habe, der sich mich kümmert. Who protects me. Der mich beschützt. Who teaches me. Der mich lehrt. And who loves me. Und der mich liebt. Like the scripture says, like Paul wrote to Timothy. Wie die Schrift sagt, Paulus schrieb ja an Timotheus. He said, Timothy, if you don't understand what I'm writing. Timotheus, wenn du nicht verstehst, was ich schreibe. God will give you understanding. In all things. Gott wird dir in allem Verständnis geben. Do you realize how powerful that is? Erkennt ihr, wie mächtig das ist? If I don't understand something that God says he will personally mentor me. Wenn ich etwas nicht verstehe, dass Gott sagt, er wird persönlich mein Mentor sein, mein Lehrer. My provider. Mein Versorger. God wants to father me. Gott möchte für mich der Vater sein. He wants me to know that he will always provide. Er möchte, dass ich weiß, dass mich immer versorgt. So I can be generous. Sodass ich großzügig sein kann. I can give. Ich kann geben. Because I can't outgive God. Denn ich kann Gott im Geben gar nicht übertreffen. And it becomes a very real and practical thing. Oh, das wird eine ganz reale, eine ganz praktische Sache. That I can take risks. Sodass ich Risiken eingehen kann. Healthy risks. Gesunde because Risiken. God will protect me and rescue me. Weil Gott mich ja beschützen wird und im Zweifelsfall mich retten wird. That if I spend time with God, God will talk to me and mentor me. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wird Gott zu mir sprechen und wird mein Mentor sein. And God will be my friend. Und wird auch mein Freund sein. He'll connect with me. Der diese Verbindung mit mir eingeht. When I sit down and have my quiet time with God. Wenn ich mich da niedersetze, meine stille Zeit mit Gott zu haben. I have four little principles I use. Da gibt es vier Prinzipien, die ich dabei einsetze. The first thing is I just confess his goodness. Das Erste ist, ich bekenne einfach seine Güte with my mouth, mit meinem Mund. Or I confess my sin, oder ich bekenne meine Sünde. Or both. Vielleicht auch beides. Good morning, Father. Guten Morgen, Vater. I had quite a night last night. I'm sorry about that. Oh, das war eine Nacht. Das tut mir leid. Let's just thank you for being forgiving. Danke, dass du ein vergebender and Gott thank bist. You for your goodness. Danke für deine Güte. I speak forth. Ich spreche es aus, diese beiden Dinge. His goodness, seine Güte and my need for forgiveness. Und meine Bedürftigkeit, Vergebung zu empfangen. And I feel very clean. Und dann fühle ich mich ganz rein. And then I open his word. Dann öffne ich sein Wort. And I connect. Und dann gehe ich diese Verbindung ein. Last night I took a walk. Letzten Abend da habe ich da einen Spaziergang gemacht. Looked at the stars. Schaut mir die Sterne an. And said, Father, let's connect. Sagte, Vater, komm, jetzt diese Verbindung. Let's connect right now. Lass uns diese Verbindung haben. Me and you, connect with me. Du und ich, die Verbindung. Right here, please. Herr, bitte. Let's connect. Bitte jetzt. And we did. Und das geschah. We did. We just connected. It was like. Und da war die Verbindung da. Denk, wow. He's my friend. Er ist mein Freund. And then thirdly, I communicate to him my needs. Und drittens, dann spreche ich mit ihm über meine Bedürfnisse und Nöte. And then the fourth, I commit it all to him. Und als viertes, ich gebe einfach die Dinge ihm hin. Lord, I'm going into the situation. Herr, ich muss jetzt da in diese Situation gehen. I commit it to you. Ich gebe sie dir hin. I trust you. Ich vertraue dir. I want to close with this one thought now. Ich möchte abschließen mit diesem einen Gedanken. I'll give you a little fictitious historical story. Ich gebe euch jetzt ein bisschen eine erdachte, aber doch irgendwo auch historische Geschichte. Here's a family. Stellt euch mal vor, da gibt es eine Familie. Living about 2,000 years ago. Vielleicht so vor 2,000 Jahren. And the father is this like tough guy. Und der Vater ist so dieser harte Mann. And he's just got this temper. Und er hat irgendwie so ein wütendes Temperament. Und er ist immer zornig über die Politik. He hates taxes. Er hasst die Steuern. He hates being ruled by another government. Er hasst es, wenn er da von einer anderen Regierung regiert wird. And it's kind of disturbing the family, 'cause dad's always gone. Und irgendwo stört das die Familie sehr, weil der Vater immer weg ist. And he's always at these secret meetings. Und er ist immer bei diesen Geheimtreffen. And he's always planning something and talking bad about the government. Und im Geheimen plant er immer irgendetwas und er redet auch so schlecht über die Regierung. And then the day comes. Und kommt der Tag. And dad is arrested. Und der Vater wird gefangen genommen. And he's in prison. Und nun ist er im Gefängnis. And he's going to be judged now. Und er wird gerichtet werden. And the family is waiting. What's going to happen with dad? Die Familie wartet gespannt darauf, was wird sein mit dem Vater? And the sentence is crucifixion. Aber das Urteil lautet Kreuzigung. He will be made an example. Er wird ein öffentliches Beispiel abgeben müssen. Of anyone else who will rebel against the government. Dass wenn irgendwer anders praktisch sich anschickt, da gegen die Regierung zu rebellieren. And it's on this particular day. Und genau an diesem Tag. And he's going to be crucified with two other criminals. Ist beschlossen worden, dass er dort gekreuzigt würde mit zwei anderen Verbrechern. And there they are, three criminals. Und da sind sie, drei Verbrecher. Three revolutionists. Drei Revolutionäre. Crucified as an example to all people. Gekreuzigt als ein Exempel für das ganze Volk. Don't mess with the government. Leg dich nicht an mit der Herrschaft. And I wonder if this family came and looked at their dad or just stayed away. Ich weiß nicht, ob dann die Familie irgendwie da auch hinzog, um noch einmal den Vater zu betrachten oder ob sie eher fernblieben. And I wonder if the mother said, look kids. Ich weiß nicht, ob die Mutter vielleicht gesagt hat, don't ever be like your dad. Kinder, werdet doch nie wie der Vater. I tell you once, I tell you twice, I tell you three times, don't ever be like dad. Ich sage euch das einmal, ich sage es euch nochmal, ich sage es euch noch einmal, seid nicht so wie euer Vater. And there's dad hanging on a cross. Aber da ist der Vater und er hängt am Kreuz. But to his side, aber zu seiner Seite Jesus is hanging. Hängt Jesus. And this guy who's hanging there next to Jesus, das ist dieser Mann, der sich da Jesus zuwendet, has a lot of things racing through his mind. Und er schaut so, und da sind die ganzen Gedanken, die da durch seinen Kopf laufen. Who's going to take care of my family? Wer wird sich kümmern um meine Familie? Man, I am really a loser. Was für ein Versager bin ich da hängen? He starts to curse at Jesus. Und er fängt da an, Jesus zu fluchen. If you are really the Son of God, then get us down from here. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann nimm uns doch hier runter. And he starts to mock Jesus. Und er fängt an, ihn zu verspotten. But about 3 hours later. Aber 3 Stunden später. Something happens. Passiert etwas in ihm. He has been watching Jesus the whole time. Ja. Betrachtet Jesus die ganze Zeit. And something changes. Und irgendwie ändert sich da etwas. And he makes the statement to the Lord. Und dann spricht er etwas aus gegenüber dem Herrn. He says, Lord, when you enter your kingdom, remember me. Herr, wenn du in dein Reich kommst, erinnere dich bitte an mich. And the Lord in all of his suffering turns to him. Und der Herr in all seinem Leiden, er wendet sich ihm zu. And says, today, I promise you. Heute, das verspreche ich dir, we'll be in paradise. Werden wir gemeinsam im Paradies sein. Now, when I get to heaven one day, und wenn ich dann eines Tages in den Himmel komme, I want to see Abraham, I want to see Moses. Ja, dann möchte ich Abraham sehen und Moses. I want to see Jesus. Und ich möchte Jesus sehen. I want to see Paul and Peter. Und Paulus und Petrus. But one person I want to meet. Aber eine Person, die möchte ich auch treffen. More than anybody else. Mehr als jeden anders. Was the thief on the cross. Genau diesen Dieb am Kreuz. Just want to have him over. I want to talk to him. Ich möchte ihn einfach einladen zu mir nach Haus und ich möchte mit ihm reden. This guy, dieser Mann, with one confession, mit einem Bekenntnis, becomes a hero of the faith. Wird er zum Helden des Glaubens. A person that many, many people will want to come to know. Einfach eine Person, die viele, viele Menschen einfach kennenlernen wollen. And here's my closing thought. Und hier kommt mein Abschlussgedanke. If I've messed up my life, wenn ich mein Leben da völlig durcheinander gebracht habe, I can turn the whole thing around, kann ich alles einfach umkehren, by receiving forgiveness. Indem ich Vergebung empfange. The longer I wait, je länger ich warte, the harder it is, umso schwieriger wird es, and the more courage it will require. Und umso mehr Mut braucht es dann, es zu empfangen. But I can become a hero to my family. Aber ich kann ein Held werden für meine Familie. No matter how old I am. Egal wie alt ich bin. By receiving forgiveness. Indem ich Vergebung empfange. And giving forgiveness. Und diese Vergebung auch weitergebe. Could you imagine just like a 78-year-old dad? Könnt ihr euch vorstellen, so einen 70 Jahre alten Vater? Who would make a phone call? Der dann plötzlich einen Anruf tätigt. Say, son, I know you don't want to talk to me. Sohn. Ich weiß, du möchtest eigentlich nicht mit mir sprechen. But I've given my heart to God. Aber weißt du, ich habe Gott mein Herz gegeben. And God has forgiven me. Und Gott, ich weiß es, er hat mir vergeben. And I would like to ask your forgiveness. Und heute möchte ich dich um deine Vergebung bitten. Everything that Father ever did would be neutralized. Alles, was dieser Vater je getan hat, wäre damit neutralisiert. By this one heroic act of humility. Mit diesem einen heldenhaften Akt der Demütigung. Would you pray with me today? Würdet ihr auch mit mir beten? Maybe you're sitting here and you're just in need of forgiveness. Vielleicht sitzt du heute hier und dass diese Not auch für dich persönlich Vergebung zu empfangen. Maybe there's somebody in your life that you cannot imagine forgiving. Vielleicht gibt es eine Person in deinem Leben und du kannst dir nicht im Geringsten vorstellen, wie du dieser Person vergeben kannst. And we can't without God. Und wir können das nicht ohne Gott. But if we don't, it will ruin our lives. Aber wenn wir es nicht tun, ruiniert es unser Leben. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, I thank you for this morning. Ich danke dir für diesen Morgen. For all of our dads who are here. Für all unsere Väter, die hier sind. Being a dad is not an easy thing. Ein Vater zu sein, ist nicht einfach. If you're here this morning and you'd like to receive God's love, wenn du heute früh hier bist und möchtest Gottes Liebe empfangen, his forgiveness, seine Vergebung, it comes through a simple prayer. Sie kommt durch ein einfaches Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. Just say those words quietly. Sprich einfach leise aus diese Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. I want to be fathered by you. Ich möchte, dass du für mich Vater bist. To be protected. Von dir beschützt werden. Provided for. Dass du mein Versorger bist. To be taught. Dass ich von dir gelehrt werde. And to have connection with. Und dass ich diese Verbindung mit dir habe. What greater thing could there be? Was könnte es da Großartigeres geben? Father, forgive me. Vater, vergib mir.